Der Kampf um die Kopeke. Maxim Gorki erzählt, wie die Mutter die Flugblätter in die Fabrik schmuggelt. Um die Mittagszeit stand Pelageja Vlasova mit zwei Töpfen voll Essen, das Maja gekocht hatte, ruhig und sicher am Fabriktor. Zwei durch die Spötteleien der Arbeiter aufgebrachte Wächter betasteten alle Eintretenden mit groben Händen und zankten sich mit ihnen herum. Etwas abseits stand ein Polizist und neben ihm ein dürrbeiniger Mensch mit rotem Gesicht und flinken Augen. Die Mutter beobachtete den Mann verstohlen. Sie fühlte, dass es ein Spitzel war. Ein großer Bursche mit einem Lockenkopf schrie die Wächter an, als sie ihn durchsuchten. Ihr Teufel sucht im Kopf, nicht in den Taschen. Einer der Wächter antwortete, du hast doch nichts als Läuse im Kopf. So fang die Läuse und keine Mäuse, rief der Arbeiter zurück. Der Spitzel warf ihm einen schnellen Blick zu und spuckte aus. Lasst mich doch wenigstens durch, bat die Mutter. Ihr seht doch die Last, der Rücken bricht mir schier. Mach, dass du weiterkommst, schrie der Wächter erbost. Die will auch noch lange reden. Die Mutter ging zu ihrem Stand, setzte die Töpfe ab und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Dabei schaute sie sich um. Sofort traten zwei Schlosser, die Brüder Gussew, auf sie zu. Und der ältere Vassili fragte laut, »Hast du Pasteten?« »Morgen bringe ich welche«, antwortete sie. Das war das verabredete Stichwort. Vassili hockte nieder und guckte in einen Topf. Dabei verschwand ein Stoß Flugblätter unter seiner Jacke. »Wir müssen die neue Händlerin unterstützen«, sagte er laut. Dabei schob er schnell einen neuen Stoß in die Stiefelschäfte. Die Mutter schaute sich vorsichtig nach allen Seiten um und rief ein paar Mal, »Kohlsuppe, heiße Nudeln!« Dabei zog sie unbemerkt Stoß um Stoß heraus und stopfte sie den Brüdern in die Hände. Und jedes Mal, wenn ein Stoß aus ihren Händen verschwand, tauchte das Gesicht des Polizeikommissars vor ihr auf. Und in Gedanken rief sie ihm schadenfroh zu, »Da hast du's, mein Lieber!« Und beim nächsten Stoß schriften nochmals mit Befriedigung, »Da hast du's!« »Kohlsuppe! Tabak! Tee, Gurken, frische Piroten!« »So, sag mal, was steht denn da drin heute? Ich kann nicht lesen.« »Ich bin dagegen, dass man diese Flugblätter verteilt, die zum Streik aufrufen, solange noch verhandelt wird. Kohlsuppe, Tabak, Tee, Gurken, frische Piroten.« »Die haben ganz recht. Wenn wir uns erst auf Verhandlungen einlassen, sind wir schon eingeseift.« »Jetzt haben Sie doch die Polizei auf dem Knick. Und die Fabrikkontrolle ist auch verschärft worden. Und jetzt ist doch wieder ein Flugblatt da.« »Ich muss auch sagen, wenn ich so etwas sehe, dafür bin ich.« »Da ist schon was dran an dem, was die wollen.« »He! Jetzt habt ihr doch wieder ein Flugblatt reingeschmuggelt.« »Wer? Wer?« »Da kommt Karpow!« »Na endlich!« »Ich bin neugierig, was er erreicht hat.« »Kollegen, wir haben verhandelt.« »Was habt ihr erreicht?« »Kollegen, wir kehren auch nicht ohne Erfolg zu euch zurück.« »Habt ihr die Kopeke?« »Kollegen, wir haben Herrn Suchlinow vorgerechnet, dass der Abzug einer Kopeke vom Stundenlohn bei 800 Arbeitern 24.000 Rubel im Jahr ausmacht. Diese 24.000 Rubel sollten von jetzt ab in die Tasche des Herrn Suchlinow fließen. Dies musste unter allen Umständen verhindert werden. Nun, in vierstündigem Kampf haben wir es erreicht. Es wurde verhindert. Diese 24.000 Rubel werden nicht in die Tasche des Herrn Suchlinow fließen. Also habt ihr die Kopeke? Kollegen, es ist doch immer wieder von uns betont worden, dass die sanitären Zustände des Betriebes unhaltbar sind. Ob ihr die Kopeke habt? Wir haben mehr. Der Sumpf vor dem Osttor der Fabrik ist ein Grundübel. Den Sumpf wollt ihr ausreden lassen? Denkt an die Wolken von Mücken, die jeden Sommer uns den Aufenthalt im Freien unmöglich machen. An die hohe Zahl der Erkrankungen durch Sumpffieber. An die fortwährende Gefährdung unserer Kinder. Kollegen, für 24.000 Rubel kann der Sumpf ausgetrocknet werden. Dazu wäre der Herr Suchlinow bereit. Mit unserer Kopeke. Ja, mit unserer Kopeke. Kollegen, der Betrieb steht nicht so gut, wie wir vielleicht meinen. Wir können euch nicht verschweigen, was uns Herr Suchlinow mitgeteilt hat. Dass der Schwesterbetrieb in Minsk stillgelegt werden soll und damit 700 Kollegen auf der Straße liegen. Wir sind für das kleinere Übel. Das wissen wir längst. Jeder Klarblickende sieht doch mit Sorge, dass wir vor einer der größten Wirtschaftskrisen stehen, die unser Land je durchgemacht hat. Also, der Kapitalismus ist krank und du bist der Arzt. Du bist also für Annahme der Lohnsenkung. Wir haben keinen anderen Ausweg in der Verhandlung gefunden. Dann verlangen wir den Abbruch der Verhandlung mit der Direktion. Ihr könnt den Lohnabzug doch nicht verhindern. Die Sumpfkopeke! Lehnen wir ab! Sumpfkopeke! Kollegen, auf dem neu gewonnenen Gelände könnte eines Tages die Vergrößerung der Fabrik in Angriff genommen werden. Das wären neue Arbeitsplätze. Ihr wisst doch, wenn es der Fabrik gut geht, geht es euch auch gut. Ach, leck mich am Arsch! Ich warne vor dem Abbruch der Verhandlungen mit der Direktion! Kollegen, ihr müsst euch klar sein, dass das Streik bedeutet. Nach unserer Ansicht kann nur ein Streik die Kopeke retten. Die Frage für uns heute ist doch ganz einfach die. Soll der Sumpf des Herrn Suchlinow ausgetrocknet oder soll die Kopeke gerettet werden? Wir müssen uns zum Streik entschließen. Und wir müssen erreichen, dass die anderen Betriebe, in denen die Löhne gekürzt werden sollen, mitstreiken. So ist es. Ich warne euch. Immer wenn unser Rock zerfetzt ist, kommt ihr gelaufen und sagt, so geht das nicht weiter. Dem muss abgeholfen werden und mit allen Mitteln. Und voll Eifer rennt ihr zu den Herren, während wir stark frierend warten. Und ihr kommt zurück und im Triumphe zeigt ihr, was ihr habt für uns erobert. Einen kleinen Flicken. Gut, das ist der Flicken. Aber wo ist der ganze Rock? Gut, das ist der Flicken. Aber wo ist der ganze Rock? Immer wenn wir vor Hunger schreien, kommt ihr gelaufen und sagt, so geht das nicht weiter, dem muss abgeholfen werden und mit allen Mitteln. Und voll Eifer rennt ihr zu den Herren, während wir voll Hunger warten. Und ihr kommt zurück und im Triumphe zeigt ihr, was ihr habt für uns erobert. Ein Stücklein Brot. Gut, das ist das Stück Brot. Aber wo ist der Brotleib? Gut, das ist das Stück Brot. Aber wo ist der Brotleib? Wir brauchen nicht nur den Flicken. Wir brauchen den ganzen Rock. Wir brauchen nicht nur das Stück Brot. Wir brauchen den Brotleib selbst. Wir brauchen nicht nur den Arbeitsplatz. Wir brauchen die ganze Fabrik. Und die Kohle und das Erz und die Macht im Staat. So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? Also, Streik. Sagen Sie, Sie. Sie haben doch diese Flugblätter hier reingebracht. Wissen Sie auch, dass das gefährlich ist? Wissen Sie, dass diese Zettel Streik bedeuten? Streik? Wieso? Diese Flugblätter fordern die Belegschaft der Suchlinow-Werke zum Streik auf. Davon verstehe ich nichts. Warum schmuggeln Sie dann das da rein? Wir haben schon unsere Gründe. Warum verhaftet man unsere Leute? Wissen Sie denn überhaupt, was da steht? Nein, ich kann nicht lesen. So werden uns die Leute verhetzt. Ein Streik ist eine schlimme Sache. Morgen früh gehen Sie nicht zur Arbeit. Was ist morgen Abend? Und was wird nächste Woche sein? Der Firma ist es gleich, ob wir weiterarbeiten oder nicht. Aber für uns ist es lebensnotwendig. Anton Antonowitsch. Suchen Sie etwas? Ja, es sind wieder Flugblätter, die zum Streik auffordern, verteilt worden. Ich weiß nicht, wie Sie hereinkommen. Was haben Sie denn da? Was steckt denn da in Ihrer Tasche? Flugblätter. Sie lesen diese Flugblätter, Smilgen? Anton Antonowitsch, mein Freund, es ist uns doch sicher erlaubt zu lesen, was wir wollen. So. Ich will dir zeigen, was es heißt, Flugblätter zu lesen, die in deiner Fabrik zum Streik aufrufen. Ich bin nicht für den Streik. Karpow kann es bezeugen. Dann sag, woher du die Flugblätter hast. Sie haben am Boden gelegen. Dir werde ich's zeigen. Flugblätter! Hey! Der Mann ist doch ganz unschuldig. Er hat die Flugblätter doch gar nicht verteilt.